Servus und herzlich willkommen zur Folge 5 von Gabelbissen, dem Podcast von Twises Kulinarium Blog. In der heutigen Folge möchte ich mich einem traditionellen Wiener Gericht widmen, das seine Ursprünge eigentlich um einiges weiter im Osten hatte. Genauer gesagt in Ungarn, beziehungsweise um noch genauer zu werden in der Pusta. Oder anders gesagt, die Sendung steht heute ganz im Zeichen des Gulasch. Vorweg noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Ich habe die ungarische Sprache nie gelernt und hoffe, dass ich sämtliche Bezeichnungen der klassischen alten Gerichte aus Ungarn richtig ausspreche. Falls nicht, bitte nicht steinigen. Wie gesagt, Ungarisch habe ich nie gelernt. Okay, würde sagen, legen wir mal los. Das heutige Wort Gulasch stammt eigentlich vom ungarischen Gulyas ab. Und das bedeutet im Endeffekt nichts anderes als Rinderhirte. Denn das Gulasch war früher das einfache Gericht der ungarischen Hirten. Und deren Essen hatte eigentlich auch einen anderen Namen. Und zwar wurde es Gulyahus genannt. Und das bedeutet wiederum nichts anderes als Gulaschfleisch. Natürlich war das Ganze kein aufwendiges Gericht, sondern wirklich etwas sehr, sehr Einfaches, das die Hirten beim Viehtrieb gekocht haben. Dazu muss man wissen, die Pusta war bis weit ins 19. Jahrhundert ein sehr, sehr großes Gebiet und auch sehr bekanntes Gebiet für die Rinderzucht. Die Tiere wurden unter anderem nach Wien oder nach Nürnberg und sogar bis nach Venedig gebracht. Und auf dem Weg dorthin bekommt man natürlich etwas Hunger, würde ich sagen. Und da haben eben die Hirten dieses Gericht gekocht. Und die Urform entspricht aber nicht dem, was wir heute als Gulasch kennen, sondern ist eher so eine Art Gulaschsuppe. Damals hat man folgende Zutaten verwendet. 2 Zwiebeln, Fett, 2 Kilogramm Rindfleisch, Paprikapulver, Paprikascheiben, Kartoffel, Wasser und natürlich Salz. Das Ganze wurde natürlich auf freiem Feld über offenem Feuer in einem schönen gusseisernen Kessel gekocht. Von daher wird es in Österreich und sagen wir mal im deutschsprachigen Raum gerne als Kesselgulasch bezeichnet und das gibt's nach wie vor in einigen Lokalen. Doch wie fand dieses einfache Hirtengericht eigentlich seinen Weg nach Wien? Das Ganze geht zurück auf Kaiser Josef II. Aufgrund etlicher Reformen sahen die Ungarn ihre Eigenständigkeit bedroht. Es wurde zum Beispiel Deutsch als Amtssprache eingeführt. Und hier sahen sich die Ungarn irgendwie sehr bedroht, denn es hat ja nichts mit ihren Wurzeln zu tun. Und so kam es in Mode, dass man begann, die traditionellen Gerichte zu kochen. Was früher mal ein Arme-Leute-Essen der Hirten war, fand auf einmal seinen Weg in die Küchen des Bürgertums. Und so konnten sich die Ungarn quasi erneut mit ihrem Land, mit ihrer Kultur identifizieren. Das uns übrigens heute bekannte Gulasch entspricht nicht dieser traditionellen Variante, sondern eher dem Pörkölt, was auch eine eigene Gulasch-Variante wäre, aber dazu erzähle ich euch später mehr. Denn das Wiener Saftgulasch, müsst ihr wissen, entspricht ja eher einem Ragout als dem klassischen Gulasch. Denn wir haben ja vorher gehört, das wäre ja mehr so eine Art Suppe. Natürlich, der Ursprung ist schon noch das klassische Kesselgulasch. Und das fand seinen Weg über Pressburg, dem heutigen Bratislava, nach Wien. Die Köche in Wien haben jedoch sehr, sehr viel am ganzen Gericht verändert. So hat man zum Beispiel den frischen Paprika gänzlich weggelassen und nur durch Pulver ersetzt. Ursprünglich wurde beim Fleisch auch ein Lungenbraten verwendet. Denn die Wiener Bürger wollten einfach feineres Fleisch als den damals nicht sehr gern gegessenen Watschinken. Und eben durch den Lungenbraten wurde die Soße beim Kochen nicht wirklich sämig. Und so mussten die Köche das Ganze mit Mehl stauben, damit man eben die schöne sämige Gulaschflüssigkeit bekommt. Und erst viel später wurde der Watschinken mehr oder weniger, ich sag mal, salonfähig und hat somit den eigentlichen Lungenbraten abgelöst. Es hat natürlich den Vorteil, dass es das Stauben überflüssig machte. Und mit der Zeit entstanden von dieser, ich sage mal, klassisch Wiener Variante immer mehr Abarten. Da gibt es zum Beispiel ein Fiaker-Gulasch, ein Sacher-Gulasch, ein Würstel-Gulasch und noch einige mehr, die ich aber später noch genauer erklären möchte. Gulasch ist ja heutzutage noch immer ein sehr, sehr beliebtes Gericht in Wien oder beziehungsweise in ganz Österreich und wird witzigerweise auch gerne zum Gabelfrühstück gegessen. Könnt euch vielleicht noch erinnern, in der Folge 0 habe ich euch ein bisschen etwas über das Gabelfrühstück erzählt. Bei diesem unter Anführungszeichen Frühstück handelt es sich um eine kleine Speise, die man so am späteren Vormittag konsumiert. Typischerweise auch mit einem Glas Bier dazu. Ein bekannter Sänger aus Österreich, Wolfgang Ambros, hat dem Ganzen übrigens auch ein Lied gewidmet. Der Refrain klingt etwa wie: A Gulasch und a Seidel Bier, das ist ein Lebenselixier bei mir. Ihr seht, Ambros dürfte ein Gulasch auch gefallen gefunden haben. Und so wie er, glaube ich, machen das noch immer genügend Leute. Aber kommen wir jetzt einmal zu den Urformen des heutigen Gulasch. In Ungarn unterscheidet man im Endeffekt zwischen 4 Arten des Gulasch. Da hätten wir das bereits schon erwähnte Pörkölt. Das Ganze besteht aus Zwiebeln, Paprika und Fleisch. Beim Fleisch wird hier gerne Geflügel, Schwein, Rind, Pferd, Hammel oder Wild verwendet. Den Vorzug haben jedoch die roten Fleischsorten. Eine sehr, sehr feine Variante des Gulasch wäre das Paprikas oder Paprikasch. Und zwar verwendet man hier beim Fleisch Fisch, Huhn, Lamm oder Kalb. Und das Ganze wird noch mit Sauerrahm verfeinert. Der Rest ist gleich dem Pörkölt. Eine dritte Variante wäre das auch schon erwähnte Gulias. Hier verwendet man hauptsächlich Rinderwürfel mit Zwiebel, grünen Pfefferschoten, Paradeisern, sprich Tomaten, Kümmel, Knoblauch und Salz. Und eine vierte Variante gäbe es auch noch, das Tokani. Dieses Gericht stammt nicht direkt aus Ungarn, sondern eigentlich aus Siebenbürgen. Und hier wird das Fleisch auch nicht in Würfel geschnitten, nein, sondern in feine Streifen. Bei der Art des Fleisches verwendet man hier Rind, Hammel oder Wildfleisch. Und das Ganze kommt auch ganz ohne Paprika aus, also sprich kein Pulver und auch kein frischer. Doch dafür verwendet man hier Petersilienwurzel, Pilze, Spargelspitzen und süße oder saure Sahne, also Schlagobers. Bevor wir uns mit den österreichischen Gulasch-Varianten beschäftigen, möchte ich euch noch ein klein wenig über das Paprikapulver erzählen. Beim Gulasch wird ja dieses Pulver als Gewürz eingesetzt und das ist eben typisch für Ungarn. Das Ganze wird in etwa wie folgt erzeugt. Man züchtet den Paprika und die Früchte werden zunächst getrocknet und im Anschluss fein gemahlen. Und je nach verwendeter Sorte des Paprikas und der damit verbundenen Schärfe, sprich dem enthaltenen Samen im Pulver, unterscheidet man das Ganze in 5 Qualitätsstufen. Die schärfste Variante wäre der Rosenpaprika, gefolgt vom halbsüßen, danach vom edelsüßen, weiters vom Delikatesse und zu guter Letzt vom Extrapaprika. Also wie ich gesagt habe, die Schärfe ist abnehmend, der Geschmack ist immer relativ intensiv. Und wir verwenden beim Gulasch primär den Rosenpaprika und den edelsüßen Paprika. Wer es nicht scharf haben möchte, kann auch gern nur edelsüßen Paprika verwenden. Überhaupt kein Problem, tut dem Ganzen meiner Meinung nach geschmacklich nichts ab. Ist dann trotzdem sehr, sehr gut. Kommen wir nun mal zu den österreichischen Gulasch-Varianten. Traditionell isst man in Österreich zum Gulasch entweder eine Semmel oder ein Salzstangerl oder Salzkartoffel oder auch Nockerl. Die bekannteste und quasi Urvariante in Österreich wäre ja das Wiener Saftgulasch. Wie vorher erwähnt, entspricht dieses Gericht eher dem Pörkölt und man verwendet folgende Zutaten. 1 Kilogramm Wartschinken grob gewürfelt, ca. 800 Gramm Zwiebeln, 3 Knoblauchzehen, 1 Esslöffel Paradeismark, 200 Gramm Schmalz, 2 Teelöffel Paprika edelsüß und 2 Teelöffel Majoran, Kümmel und Zitronenabrieb. Also nicht jeweils 2 Teelöffel dieser Gewürze, sondern in Summe zusammengemischt. Hier spricht man dann auch von einem Gulaschgewürz. Kann man in Österreich im Handel kaufen, aber auch ganz, ganz leicht selbst mischen. Überhaupt kein Problem. Auf das Rezept möchte ich jedoch nicht genauer eingehen, da ich euch zu Ende der Sendung ein anderes Gulaschrezept viel genauer vorstellen möchte. Basierend auf diesem Wiener Saftgulasch gäbe es noch jede Menge andere Varianten. Da hätten wir zum Beispiel ein Fiakergulasch. Das ist eben dieses Saftgulasch, erweitert mit einer Fächergurke. Das ist eine eingelegte Gurke, die schön fächrig geschnitten wird, einem Frankfurter oder Wiener Würstel und einem Spiegelei. Das Ganze wird ebenfalls mit einer Semmel gegessen. Eine weitere Variante wäre das Sachergulasch. Und das ist, finde ich, was ganz Interessantes und ich muss ehrlich gestehen, wie ich das gelesen habe, war ich etwas skeptisch. Denn das Sachergulasch ist ein Saftgulasch, erweitert mit geschnittenen Gurken, hier auch wieder eingelegte Essiggurken und Pommes frites. Und das Ganze wird einfach durchgerührt und als solches serviert. Ich persönlich mag Gulasch sehr gern, ich persönlich mag Pommes sehr gern. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze in Kombination wirklich gut schmeckt. Aber gut, vielleicht ist es ja so, müsste man einfach einmal probieren. Dann gäbe es noch ein Bauerngulasch. Das ist ganz was Einfaches, das ist die Basis, wie wir vorher besprochen haben, mit einer Semmelknödel. Und das war's. Dann hätten wir noch ein Debreziner Gulasch. Das wäre ebenfalls die Basis vorhin, verfeinert mit grünen Paprikern und kleinen Debreziner Stücken. Debreziner ist übrigens eine etwas schärfere Würstelart. Ich persönlich mag sie sehr, sehr gern. Ebenfalls in Wien sehr bekannt wäre das Kalbsrahm-Gulasch. Das ist im Endeffekt ein Saftgulasch, wo man anstelle des Wartschinkens Kalbfleisch verwendet und die Sauce zum Schluss noch mit Sauerrahm abrundet. Und auch von dem gibt's wieder einige Varianten. Da hätten wir zum Beispiel das Esterhase-Gulasch. Da wird das Gericht mit Kapern und Erbsen erweitert. Es gäbe auch eine etwas würzigere Variante, das wäre das Zigeunergulasch. Denn hier erweitert man das Gericht mit Speck und das Ganze wird schön pikant und leicht scharf gewürzt. Eine spezielle Variante wäre auch das Znaimergulasch. Das ist im Endeffekt das ist die Basis von vorhin, das Wiener Saftgulasch erweitert mit Znaimergurken. Gut, das klingt jetzt vielleicht nicht so spannend. Dazu muss man aber wissen, dass Znaimergurken ganz spezielle eingelegte Essiggurken sind. Ich würde sagen, man kann es vergleichen mit dem generell erhältlichen Gewürzgurken. Nur dass die Znaimer eben auf ein paar spezielle Kräuter setzen, wie zum Beispiel Dill. Eine weitere Gulasch-Variante wäre Fisolen-Gulasch. Und zwar macht man hier normales Gulasch vom Rind und erweitert das Gericht im Anschluss mit Paradeisern, sprich Tomaten und Fisolen. Eine weitere eigene Variante wäre das sogenannte Segediner Gulasch. Das hat eigentlich nichts mit dem Saftgulasch oder dem Kalbsrahm zu tun. Nein, das ist ganz was Eigenes. Denn auf der einen Seite verwendet man hier überhaupt kein Rindfleisch, sondern Schweinefleisch. Und ganz, ganz wichtig, Sauerkraut. Wer es gerne schärfer hat, dem würde ich mal zum Pfeffergulasch raten. Das ist die Basisvariante und anstelle von dem Paprikapulver wird hier schwarzer Pfeffer verwendet. Also ihr könnt euch vorstellen, das ist durchaus etwas schärfer. Und dann gäbe es auch noch das Wurstgulasch. Ich habe in der Wikipedia gelesen, unter dem Begriff wäre auch ein ganz eigenes Rezept bekannt, wo man Ketchup verwendet und eine Art Jagdwurst und das quasi als Gulasch dann anbietet. Die in Österreich bekannte Variante, das sage ich gleich dazu, hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Nein, nein. Denn hier nimmt man einfach einen Gulaschsaft und daran gibt man dann einfach ein paar Frankfurter oder auch Wiener genannt oder wenn man es ein bisschen größer mag, Sacherwürstel. Und das wäre dann bei uns ein Wurstgulasch. Und eine Variante, die ich euch jetzt dann genauer vorstellen möchte, wäre das Erdäpfelgulasch. Natürlich gäbe es noch wirklich viele, viele andere, doch wie auch bei den letzten Folgen kann ich das jetzt nicht nennen, weil das wird einfach den Rahmen sprengen. Und so würde ich vorschlagen, kommen wir jetzt zu unserer letzten Variante, dem wie bereits erwähnten Erdäpfel, sprich Kartoffelgulasch. Dieses Gericht hat ja eigentlich eine ganz interessante und irgendwie auch teils witzige Geschichte. Und zwar geht das Ganze auf das Jahr 1873 zurück, wo Österreich in eine ziemlich große Wirtschaftskrise stürzte und viele Familien mehr oder weniger ins Unglück gestürzt wurden. Man verlor jede Menge Geld, man musste jeden Cent oder damals Heller zweimal umdrehen. Ja, also ihr könnt euch vorstellen, ganz schwere Zeit. Und eben diese jene Zeit war mehr oder weniger die Geburtsstunde vom Erdäpfelgulasch. Es war damals ein arme Leute essen, denn die Zutaten waren nicht sonderlich teuer und man konnte sie ganz leicht erwerben. Doch wie es so ist, viele Leute wollen nicht zugeben, dass sie plötzlich arm geworden sind. Und so war es zum Beispiel bei einigen Familien in Wien unter Anführungszeichen Tradition, dass man sonntags zu Zeiten des Kochens mit der Hand gegen den Tisch geklopft hatte, sodass die Nachbarn gedacht haben, man klopft Schnitzelfleisch und hat nach wie vor viel Geld. Natürlich wussten Hausmeister und andere Nachbarn, dass dem nicht so ist, dass dort keiner Geld hatte, weil man ihn zufälligerweise beim Einkaufen von Kartoffeln gesehen hat. Und so konnte sich natürlich jeder vorstellen, dass es dort kein Schnitzel gab, sondern eben das Erdäpfelgulasch. Je nach Stand und Tag der Woche gab es auch ein paar mehr Zutaten in dem Gericht, beziehungsweise sagen wir mal ein paar Abwandlungen davon. Gut, ich denke, ich habe euch genug zum Geschichtlichen erzählt. Kommen wir mal zum eigentlichen Gericht. Die Mengenangaben beziehen sich übrigens auf 4 Personen. Für ein Erdäpfelgulasch benötigen wir 1 Kilogramm speckige Erdäpfel, sprich Kartoffel. Hier würde ich euch die Sorte Dita nahelegen. Wunderbare Kartoffel für dieses Gulasch. Aber im Endeffekt kann man jede festkochende Variante verwenden. Ist überhaupt kein Problem. Des Weiteren benötigen wir 350 Gramm Zwiebel, Schmalz oder Öl, etwas Knoblauch, 1 Esslöffel Paprika edelsüß und 1 Esslöffel Rosenpaprika. Wer es eben nicht scharf haben möchte, kann statt des Rosenpaprikas auch einen weiteren Löffel vom Edelsüßen verwenden. Und zu guter Letzt benötigen wir auch noch etwas Mehl. Ich habe vorhin von den Varianten erzählt. Die Sonntagsvariante dieses Gerichts wäre, dass ich es mit etwas Wurst verfeinere. Und hier hat man damals auf Burenwurst gesetzt oder Knacker, sprich Augsburger oder einer Braunschweiger. Das Ganze wurde einfach in feine Scheiben geschnitten und kurz vorm Servieren ins Gericht gegeben. Und das war's. Wohlhabende Bürger haben neben der Wurst das Ganze auch noch mit Madeira verfeinert und eventuell auch noch etwas süß-sauren Rahm untergerührt. Kurz zur Erklärung, süß-saurer Rahm wäre ein einfacher Sauerrahm mit Zitronensaft gewürzt. Ja, und die ganz modernen Varianten, also die wir heute mehr oder weniger kennen, erweitern das Gericht noch um Pfeffer, Majoran, Kümmel und oder Essig. Aber diese ganzen Gewürze und der Essig haben nichts mit dem Original zu tun. Das möchte ich nochmal betonen. Das Original waren die Zutaten, die ich vorher genannt habe. Ich würde vorschlagen, legen wir mit der Zubereitung einmal los. Zunächst müssen wir unsere Kartoffel schälen und im Anschluss vierteln. Wer möchte, kann das Ganze auch würfelig schneiden oder achteln oder generell wie er möchte. Je kleiner eure Kartoffelstücke, desto schneller sind die Garzeiten. Doch bitte bedenkt, ihr dürft es nicht so klein schneiden, weil sonst wird das Ganze nichts. Das Ganze zerfällt und ist, naja, mehr Brei als sonst was. Und das wollen wir ja nicht haben. Wenn ihr das Ganze erledigt habt, wird zunächst das Fett in einem passenden Topf erhitzt. In der Zwischenzeit könnt ihr die Zwiebeln schälen und ganz fein nudelig schneiden. Dies wird danach im heißen Fett schön goldbraun geröstet und danach nehmt ihr den Topf vom Herd. Nun stauben wir unsere Kartoffelstücke und geben das Ganze zu den Zwiebeln und rühren einmal schön kräftig durch. Und danach kommt das Ganze wieder zurück auf den Herd und da braten wir die Kartoffeln unter ständigen Rühren an. Aber Achtung, die Kartoffeln dürfen in diesem Schritt keine Farbe nehmen. Also das wäre nicht gut für das Gericht. So, nun nehmen wir den Topf wieder vom Herd und paprizieren das Ganze. Sprich, wir streuen unser Paprikapulver über das Gericht und rühren das Ganze schön kräftig durch. Und je nach Geschmack kann man nun noch etwas gepressten Knoblauch hinzufügen. Ich kann euch aber versichern, wer Knoblauch nicht gerne mag, überhaupt kein Problem, wenn ihr den nicht hinzufügt. Das Kartoffelgulasch schmeckt meines Erachtens danach trotzdem sehr, sehr gut. Wenn das Ganze schön verrührt ist, kommt es wieder zurück auf den Herd und wird mit heißem Wasser aufgegossen. Bitte verwendet hier wirklich nur heißes Wasser und nicht kochendes. Das wird dem Ganzen nicht besonders gut tun. Also einfach ganz heißes Leitungswasser und das reicht. Und Wasser nimmt ihr von der Menge her in etwa so viel, dass die Kartoffeln knapp bedeckt sind. Dann auch Deckel drauf und das Ganze bei niedriger Temperatur schön köcheln lassen. Die Dauer hängt natürlich ganz ab von der Größe eurer Kartoffelstücke. Im Schnitt, so als Richtwert, kann man sagen, circa 20 Minuten. Kann natürlich kürzer sein, aber natürlich auch um einiges länger. Kommt ganz auf die Kartoffelgröße und die Sorte an. Am besten macht man nach einiger Zeit eine Anstechprobe. Sprich, Deckel runter, Gabel her und mal leicht ein Kartoffelstück anstechen. Wenn das Ganze leicht geht, sind die Kartoffeln schön gar und man kann es essen. Andernfalls lasst das einfach noch ein bisschen weiter kochen. Ja, und das war eigentlich schon die Zubereitung vom Kartoffelgulasch, sprich dem Erdäpfelgulasch. Ein einfaches Gericht, das nicht wirklich viele Zutaten braucht, relativ schnell geht, aber einen wunderbaren Geschmack hat. Auch wenn man kein Kümmel reingibt oder Pfeffer oder was auch immer, sondern wenn man einfach nur diese wenigen Zutaten hineingibt. Ach, bevor ich es noch vergesse. Natürlich müsst ihr das Gericht, bevor es serviert, noch mit etwas Salz abschmecken, damit das Ganze noch intensiver wird. Aber sonst war's es. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge wieder einiges Neues erzählen und ein bisschen Lust machen, selbst zu kochen. Für Fragen, Anregungen, Kritik, was auch immer, stehe ich euch gerne zur Verfügung. Und zwar könnt ihr mir einfach eine E-Mail schicken unter kulinarium@tweezer.at oder ihr könnt mich auch auf der Website direkt kontaktieren, tweezer.at, über Twitter oder Facebook, sprich über alle gängigen sozialen Medien. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin viel Spaß beim Nachkochen. Servus!